25. Tag des Monats September in einem der frühen Jahre eines noch nicht weit zurückliegenden Jahrzehnts sah sich die Menschheit unversehens einer tödlichen Bedrohung ihrer Existenz ausgesetzt. Der unheilvolle Widersacher, von dem die Gefahr ausging, tauchte, wie es solche Widersacher häufig tun, an einem scheinbar höchst unschuldigen, ganz unwahrscheinlichen Ort auf.